Freunde, gehen hol! Sag mir nicht, was ich zu tun habe! Weil ich dich wund! Du Rizzi, ich kann dich nicht verstehen! Begreif nicht mal deine Bummel packen! Im Fitness! Genau! Auf all vier Beinen kann ich nicht mehr stehen. Meine Arme sind zu kurz, mein Bock ist zu dick. Jesus, auf dem! Du Hängebauchstein! Du Winzig! Moment mal! Wieso bettel ich mich selbst weg? Wenn er mich da hinten schon wegbettelt! Hör auf mich zu beleiden! Von dem Hängebauch! Du machst ein ganz gewöhnlicher Mensch sein! Mit einem großen Bauch! Nein! Schwein! Jeder Reim ist gut! Ich bin geil! Das weißt du auch! Coolheit eines Menschen hat nichts zu tun mit seinem Bauch! Doch! Noch einmal! Lustig! Was? Lustig! Wollt ihr von dir anhören? Fettmensch! Dickbacke! Oder Bummelbacke! Was soll das, du? Ringe Kanacke! Nicht zum Ende! Reisenlustig! Und kein Kanacke oder einarmig! Puck, das heißt du doch nicht, aber das war ja auch ein Wortspiel! Ich hab einen großen